Bilden diese verschiedenen Teile der Kirche nur eine Kirche? Ja, diese verschiedenen Teile der Kirche, Himmel, Fegfeuer auf der Erde, bilden nur eine Kirche und einen Leib, weil sie dasselbe Haupt, Jesus Christus, haben, denselben Geist, der sie beseelt und einigt, und dasselbe Ziel, nämlich die ewige Seligkeit, welche die einen schon genießen und die anderen erwarten. Es ist eine einzige Kirche, es sind nicht drei verschiedene Kirchen, es ist eine einzige Kirche, ein einziger, der einzige geheimnisvolle Leib, mystische Leib Christi, weil alle dasselbe Haupt haben, nämlich Jesus Christus. Der Papst auf der Erde ist in der sichtbare Stellvertreter Christi, wenn es einen Papst gibt, momentan halt nicht. Denselben Geist haben alle im Himmel, im Fegfeuer und auf der Erde, der sie beseelt und einigt, nämlich der Heilige Geist, das Leben der Kirche, die Heiligkeit, der die Heiligkeit hervorbringt. Und dasselbe Ziel, nämlich die ewige Seligkeit, welche die einen schon genießen und die anderen erwarten, wie auf Erden, und die armen Seelen im Fegfeuer.